WDR 5 Erlebte Geschichten. 50 Jahre ist es her, da meldeten Rheinschiffer der Wasserschutzpolizei, was beinahe nicht zu glauben war. Sie hatten einen weißen Wal gesichtet. Dieter Haubold, gebürtig aus Münster, gehörte zu den Medienleuten, die sich mit Fotoapparaten, Mikrofonen und Kameras bewaffnet auf die Jagd nach dem Wal machten. Der 1939 geborene Kameramann war damals gerade dabei, beruflich von der foxtönenden Wochenschau zum Fernsehen zu wechseln. Das war 1966. Das Fernsehen hatte sich zum Massenmedium gemausert und machte den Wochenschauen mehr und mehr die Zuschauer abspenstig. An sich habe ich Dekorateur gelernt und war also selbstständiger Dekorateur nach der Lehre bei Karstadt. War mein Vater meistens in der Woche bei seinen Kumpels kegeln und kam eines Abends nach Hause und sagte, Junge, wie wär's? Da habe ich einen tollen Typ in meinem Kegelclub. Der ist vom Schorschtfilm und so weiter. Die suchen drei Assistenten für die Wochenschau. Ja, da habe ich gesagt, ich habe ja gar keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was das ist mit dem Fotografieren. Ein Fotoapparat hatte ich nicht. Da habe ich mir mal meine Gedanken gemacht. Also dachte ich, das könnte eine tolle Sache werden. Also habe ich dazu gesagt. Am 1. April 1960 musste ich mich vorstellen. Und mein Vater war natürlich stolz, dass er für mich so ein bisschen dafür sprechen konnte. Und hat mich gefragt. Ja, er wolle mich begleiten auf jeden Fall. Und das war der allerbeste Einstieg. Wir waren dann zuerst mal die ganze Nacht in Hamburg auf der Reeperbahn. Damals gab es ja noch den Hans Albers und sind in seine Kneipe rein, wo die Pferde Bier trinken und man so eine Runde reiten konnte. Und ich muss wohl sehr blass ausgesehen haben, als ich dann mich morgens vorstellte bei dem Chef, bei Erich Stoll. Das war ein ganz berühmter Kameramann. Der hat praktisch die Hindenburg mehr oder weniger mit beflogen und hat auch die ganze Geschichte von Hindenburg gedreht und Film darüber gedreht und hat auch dann am Schluss, wie sie verbrannt ist, war er auch nochmal dabei. Und er sagte gleich zu mir, Mann Junte, das sollte mein Chef werden, Mann Junte, was haben Sie mir denn da für ein Hämchen angebracht? Und ich habe das erst gar nicht verstanden. Ich muss also ziemlich blass ausgesehen haben von der ganzen Nacht, um 10 Uhr vormittags mich da vorzustellen. Und jedenfalls wurden wir alle drei Jungs, um die 20, wurden wir dann anschließend in das Hotel Atlantik gebeten, wo die Verträge ausgeschrieben wurden, zum Kameraassistentenanwärter. Die Verträge wurden dann besiegelt und dann wurde jeder junge Mann einem Kameramann zugeteilt. Ich kam nach Düsseldorf, mein Freund, der Udo Börsch, der kam nach Wiesbaden und der Michael Wild, das war ein Bayer, der kam nach München. Und so fing das alles an. Also ich habe bei der Deutschen Wochenschau angefangen. Wir waren damals drei bekannte, Deutsche Wochenschau, Blick in die Welt, die Französische und die Foxtönende Wochenschau. Wohin ich dann auch nach 4 Jahren gewechselt bin, als ich dann das Gefühl hatte, ich wäre jetzt gut ausgebildet. Unter anderem eben auch bei Geier in Hamburg, bei der Entwicklungsanstalt. Musste man durchlaufen ein halbes Jahr, dann wurde man zu verschiedenen Kameramännern eingeteilt. Eine, der lebte in Wiesbaden, der andere lebte in München, der andere lebte im Harz, dann waren es ein paar Leute in Hamburg und im Norden etc. Und also so war das halt die Ausbildung sehr vielseitig. Am Schluss war ich Kameraassistent und durfte schon mit der zweiten Kamera bei Autorennen immer die Totale machen, hieß das damals. Und man hat mich mal bei dem Bergrennen in Bergzabern mal in die Kurve gesetzt und ich musste nur immer drehen, wenn ein Unfall war. Aber es war keiner, ich kam also gar nicht zum Drehen. Also ja, das muss man wirklich sagen. Durch meinen Vorberuf als Dekorateur war ich ja auch schon ganz schön eingedeckt mit Klamotten, mit Werbematerial und Kisten und Kästen und so weiter. Alles verstaut in einem VW-Käfer. Und jetzt waren wir in einem Mercedes, mit dem wir immer fuhren. Ob jetzt zu Europameisterschaften oder zu Weltmeisterschaften, zum Fußball oder zu irgendwie einem Basketball oder Mode, Staatsbesucher hauptsächlich auch. Meistens waren wir zu zweit, oft auch alleine. Also das war schon eine ziemliche Farce, weil das unheimlich schwere Geräte waren. Man muss sich vorstellen, Kameras 35 mm, das ist noch das Leichteste. Aber das Zubehör, zum Beispiel Objektivkoffer, dann die schweren Stative, dann die einzelnen Teile, die an die Kamera noch angebaut werden mussten, damit man besser arbeiten konnte und so weiter. Das waren schon immer mindestens zwischen 2 und 4 Zentnern. Ich war schon ziemlich eingedeckt mit Objektiven, mit allem Zubehör, mit Kassettentaschen, mit Batterien und so weiter. Und wehe, eine Batterie war leer und ich hatte keine zweite dabei, fielen ja alle Aufnahmen aus. Und die Kameras waren alle sehr laut. Es war immer oft störend, wenn man in irgendeine Sitzung kam oder einer Versammlung und ratterte da mit der 35mm Kamera einfach los, machte eine Totale, dann drehten sich alle Leute natürlich rum, was ist denn das? Und da gab es einen sogenannten Blimp, also ein Gehäuse, was um diese Kamera herum aufgebaut wurde. Das heißt, im umgekehrten Falle, die Kamera wurde in diesem Gehäuse eingebaut, damit also der Ton der laufenden Kamera nicht so zu hören war. Den Ton gab es damals nur bei ganz bestimmten Sachen, wie bei Fußball, für Interviews und so weiter. Das war so die größte Arie von der ganzen Sache. Das wurde meistens noch mit Ascania Z gedreht. Das war so eine außergewöhnliche Hollywood-Kamera. So muss man sich das vorstellen, wenn Spielfilme gedreht werden oder gedreht wurden, wie damals schon. Da hatten die eben diese Riesenkameras, die hatten keinen Revolverkopf in dem Sinne, den man weitermachen konnte, sondern die hatten einen Verschlusskopf, den man meistens von rechts nach links und von links nach rechts schieben konnte, so von einem Objektiv zum anderen. Man hatte man muss sich vorstellen, eine lange Brennweite in der Kamera drin und konnte die jetzt rüberschieben. Und dann kam auf diese Filmbühne genau vor dem Material, kam dann zum Beispiel ein Weitwinkel oder ein normales Objektiv, sodass die sich gegenseitig nicht störten. So musste man nicht den langen Weg gehen, die Objektive auszuwechseln, sondern man schob das nur rüber und hatte schon wieder eine ganz andere Einstellung. Die hatte auch die Tonspur. Beim Interview lief es ja praktisch synchron. Und wenn jetzt, wie wir gedreht haben, beim Fußball zum Beispiel, da war immer grundsätzlich eine Schleife drunter. Da war eine Kamera, die praktisch, wie das heute auch ist, das übersehbare Spiel drehte. Und der hatte praktisch den ganzen Ton drauf. Aber jetzt die Zwischenschnitte, die ja jetzt von unten hinter dem Tor gemacht wurden, meistens setzte sich beim Fußball früher bei der Wochenschau aus drei Kameras zusammen. Also drei Kameramännern mit ihren Kameras. Einer saß hinterm Tor, einer machte die Führung, wie wir das nannten. Und einer war von der Seite, der musste sich so einzelne bekannte Spieler raussuchen, die mal am Ball oder auch mal vorgestellt wurden, die eben als Besonderheiten galten und so weiter. Der musste die einfangen. Der musste aber gleichzeitig auch noch Zuschauer aufnehmen. Mal lachend, mal fröhlicher, mal trauriger, ach herrje, doch daneben und so weiter. Und der Ton lief ja immer automatisch mit von der Führungskamera. Die meisten Geschichten, die einfach, sagen wir mal, die Wochenschau ein bisschen auflockern sollten, das war alles ohne Ton. Das wurde dann mit dem Musikmeister, hieß der. Das war ein Professor da in der Firma bei der Deutschen Wochenschau. Der war dafür verantwortlich, dass der Ton auf die Bilder manchmal lustig, manchmal sehr ernst, je nachdem, was es für eine Geschichte war. Der musste das einfach synchron da anpassen. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Geschichte hier in der Eifel. Da war die Freundschaft zwischen einem Esel und einem Hirsch. Das waren natürlich so kleine Gags, da ist natürlich nicht viel draus zu machen. Aber wie die Tiere sich doch gemocht hatten, das war schon erstaunlich. Wie die sich gegenseitig geleckt haben und geküsst haben und so weiter. Das war zum Beispiel, wir haben über Absatzfragen haben wir mal eine Geschichte gemacht. Das sollten wir selber lösen, was das wäre. Und wir haben uns dann, die Schwester meiner Frau, eine sehr hübsche Frau, die über so hohe Absätze trug, die haben wir die Absätze dann auf der Köhe abgesägt. Oder zum Beispiel haben wir eine Geschichte gemacht über Billardtricks und haben versucht, die Billardkugel als Kamera praktisch einzusetzen. Und das war auch sehr lustig. Und da mussten wir allerdings dann den Lauf der Kamera, also die Geschwindigkeit der Bilder verändern. Das heißt, wir sind dann auf dreimal höhere Geschwindigkeit gegangen, was mit dem Motor rauszuholen war, sodass das dann hinterher in Zeitlupe ablief. Das war ganz interessant, wie ein Billardspieler seinen eigenen Ball an den Kopf kriegt und so weiter und so fort. Und so gibt es da viele solche Geschichten, die vielleicht in so eine kleine Sendung reinpassen. Immer so eine Minute war schon viel. Weil die Wochenschau hatte ja schon seine Länge von 10 Minuten. Und wenn wir dann sagen, diesmal haben wir die Woche nur 9 Minuten, macht noch eine Minute, was euch einfällt, da waren wir total happy. Wer die beste Story hatte, der bekam eine Flasche Champagner. Und da haben wir uns natürlich immer gefreut, wenn wir eine Flasche Champagner kriegten und so weiter. Die haben wir natürlich dann bei bester Gelegenheit geköpft. Ich erinnere mich noch an die Musik so ein bisschen. Die Wochenschau, die Melodie. Da kamen ja immer erst die Werbefilmchen in den Kinos vor dem Publikum. Am Anfang, dann kam ja die Wochenschau und dann ging ja erst der Spielfilm los. Und wenn freitags die Woche wechselte, hatten wir Freikarten immer, waren ja mit so einem Metier, konnten uns ja jeden Freitag hinsetzen, wo wir wussten, ob das Asta Nielsen war in Düsseldorf oder ob das in Bonn in einem Metropol war oder ob das in der Lichtburg war. Wir konnten hingehen, wann wir wollten, um unsere Geschichte zu sehen. Und wir waren ja natürlich immer interessiert, was hat unsere Firma dargestellt diesmal? Was gab es denn für Höhepunkte und so weiter? Und haben wir auch was mit dabei? Als ich mal längere Zeit in München assistierte, das heißt, ich durfte schon als Kameraassistent an die zweite Kamera, sagte mir der Kameramann von der Fox, Sie fahren jetzt mal zum Flughafen, Herr Haumold, da steht der Gerd Fröbbe. Da wurde ja jetzt gerade der Film gedreht, Männer in ihren fliegenden Kisten, der steht da und wartet da auf Sie. Machen Sie mal eine schöne Geschichte daraus. Ich bin dann auch dahin gefahren, auf dem Nebenfeld, nicht auf dem Hauptflugfeld, sondern da, wo auch später amerikanische Filme gedreht wurden. Auf so einem Nebenflugplatz stand Herr Fröbbe mit der alten Maschine und so weiter, angelehnt, so als würde er träumend, so ungefähr. Sei, entschuldigen Sie vielmals, sind Sie Herr Fröbbe? Sagte, sieht man da nicht? Der hatte ja so eine herrliche Sprache. Für mich war das ein ganz toller Mann, so sehr witzig war der und so, ja, Junge, was hast du dich gedacht? Was wir machen? Ja, ich sage, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Und da sagte, ja gut, ich sage, ja, vielleicht steigen Sie mal in das Flugzeug ein. Und da haben wir eine herrlich schöne Geschichte gemacht, wie er so oben aus dem Cockpit winkt und so weiter und dann den Pullover hochzieht und seinen dicken Bauch sieht und so weiter. Das war eine glänzende Sache, da haben die Leute im Kino sehr gelacht. Es war damals so, ich war ja ein bisschen ahnungslos, als ich den Beruf übernommen habe und meine Frau war begeistert, toll, mach das und so weiter. Und dann, als ich mich vorstellte bei meinen zukünftigen Schwiegereltern, fragte mich, was ist denn ein Kameraassistent? Da habe ich gesagt, ja, Kameraassistent, das ist ein Assistent, der dem Meister hilft. Ja, was das denn für eine komische Beruf wäre, da könnten Sie sich überhaupt nichts drunter vorstellen. Und dazu muss ich sagen, dass alle Kinder, das war an der Zahl 4, die mussten alle eine Banklehre machen. Und ich kam jetzt als bunter Vogel, kam ich jetzt da in die Familie. Und dann hatte ich mich aber gut präpariert und wir hatten gerade so ein Fachheft rausgebracht, das heißt der Kameramann. Und dann habe ich dieses Fachheft vorgelegt, wo ich selber auch drin war, mal beim Hochwasser. Ich mit meinem Chef nur mit dem Kopf rausgucken. Das ist der Kameraassistent. Das war schon in Deutschland, sagen wir mal so. Ich fand meinen Beruf als Dekorateur damals schon ganz interessant. Und Kameraassistent, das war schon damals Kameramann. Das war das Größte, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Die Herren wurden nicht mit Kameraleute angesprochen, die wurden mit Kameramann angesprochen. Wer sich da vertan hat, der kriegt ein paar links und rechts um die Ohren und sagt so, jetzt gibst du erstmal einen aus. Das war einfach so damals die Zeit. Die Kameramänner, das waren ja alles mal früher PK-Leute, also aus der Propagandakompanie Hitlers. Und die hatten ja keinen Job mehr, als der Krieg zu Ende war. Wir waren ja froh, dass der Krieg zu Ende ging. Und die standen auf der Straße und hatten nichts zu tun. Die waren ja ewig mit den Kriegsleuten unterwegs, mit den Soldaten. Und standen plötzlich da. Und dann hörten sie, dass es eine neue Wochenschau gibt in Deutschland. Ja, und dann war es so, dass der Kameramann der Cleverste war, der seine Kamera eingebuddelt hatte, irgendwo versteckt, weil sie ihm sonst konfisziert wurden. Also waren die so schlau und haben ihre Kamerakisten eingelagert, irgendwo im Garten tief eingegraben. Und als sie hörten, ja, Jorunte, von dem Chefkameramann, ja, Jorunte, wenn Sie noch eine Kamera haben, können Sie gleich bei uns anfangen. Da brachte der gleich zwei mit. Das war die Absprache, glaube ich, mit den Alliierten, würde ich so sehen. Da hatte ich damals auch wenig Ahnung von, das war ja auch nicht mein Job. Ich war erstmal froh, dass ich mir als Assistent gekennzeichnet wurde und durfte dann erstmal überhaupt an die Kamera. Ja, ich erinnere mich, da wurden Nähmaschinen nach Entebbe gebracht, also nach Uganda. Ne? Auch jedenfalls nach Uganda wurden Nähmaschinen geflogen und wir durften da mal mit, hatten also keine Plätze und konnten uns da irgendwo rumdrücken und so weiter. Und der Fluch, der nahm überhaupt kein Ende und mir war es so schlecht wie nie, weil ich auch noch nie geflogen war. Ich war da noch nicht flugfest. Jedenfalls war ich da schon etwas besser ausgebildet und mein Chef hat mir gesagt, das war meine größte Freude, Dieter, Sie dürfen heute an die zweite Kamera. Sie gehen in den Urwald nach rechts und ich gehe in den Urwald nach links und jeder bringt ein paar Bilder mit und dann wollen wir mal sehen, wer die besseren Bilder gedreht hat. Und ich hatte Glück, ich bin dann auf so einen Stamm gestoßen und habe dann mit dem Häuptling verhandelt und durfte da ein paar Bilder machen und hat mir alles erklärt, wo was sei und was das bedeutet und mit Händen gestikulierend. Ich habe ja die Sprache natürlich nicht verstanden, das war ja klar und der verstand mich nicht. und was wir hier täten und so weiter. Und habe ich ihm klar gemacht, wir hätten hier Nähmaschinen und dann haben wir da auch eine Nähmaschine, haben die dann auch bekommen, und sodass ich die besseren Bilder hatte als mein Chef, da wo gar nichts war, wo nur Urwaldbäume standen. Wir konnten das uns ja nicht ansehen, was jeder gedreht hat. Das haben wir dann später erst erfahren. Aber wir haben natürlich uns ausgetauscht und haben ihm dann erzählt, Junge, hat mir auf die Schulter geklopft, du hast die besseren Bilder. Oder zum Beispiel, ich hatte so verschiedene Porträts gemacht, über die Schaaffamilie zum Beispiel oder Kurt Jürgens und viele Staatsbesuche, die natürlich auch schon in die frühere Zeit fielen, wie zum Beispiel Lübcke empfängt den Gummibol und Lübcke war in Afrika. Da wird sich wohl jeder dran erinnern. Und dann waren viele Staatsbesuche in Bonn, auch in der Zeit der Wochenschau von 1959 bis 1967, wo ich bei der Wochenschau war. Da waren also, ich erinnere mich, als ich anfing, war das Protokoll folgendermaßen. Die Kameramänner, die drei von all drei Wochenschauen, Fox, Blick in die Welt, Deutsche Wochenschau, mussten sich einfinden vor der Tür des Palais Schaumburgs in Bonn. Und da gab es einen Kameramann, der hieß Friedrich Wilhelm Luppa. Das war der Lieblingskameramann von Herrn Adenauer, der damals ja Bundeskanzler war. Und der hat großen Wert darauf gelegt, dass Friedrich Wilhelm Luppa immer dabei war. Der war auch Kameramann der Wochenschau. Und so wunderte ich mich also gar nicht groß, dass der Adenauer rauskam und sagte, Luppa, kommen Sie mal her. Sie sorgen mir hier jetzt dafür, dass das jetzt hier alles klappt. Es geht gleich los. In 2 Minuten kommen Sie. Das war so sein Satz. Also ich muss sagen, ich denke gerne daran zurück, denn das, was ich erlebt habe, das erleben ja ganz wenige Leute. Da mussten wir ja nur mal zu so einem Deutschlandspiel, Deutschland-Portugal beispielsweise, oder zu irgendeinem interessanten Filmfestival oder zu einem interessanten Theatersong oder, wie ich mich damals erinnere, war Herr, kam damals auf. Ich glaube, es war 66 oder 67, da kam dieses Musikstück Herr auf. Das war der größte Schrei aller Zeiten, das weiß ich noch. Selbst ich, der jetzt nicht so schnell zu begeistern war, ich stand auch mit auf den Stühlen, war am Johlen. Das war ein tolles Stück, war das damals, dieses Herr. Ja, 1960 habe ich angefangen, bis 1964 war ich bei der Deutschen Wochenschau und von 1964 bis 1967 war ich dann bei der Foxtönen Wochenschau. Und dann war es halt soweit, weil wir die Letzten waren, die eingestellt wurden, wurden wir auch die Ersten, die wieder entlassen wurden, weil die Wochenschau damit auch langsam zu Ende ging und das Fernsehen das Vorrecht hatte. Also ich wurde gekündigt im Frühjahr und dann hatte ich Zeit, mich selbstständig zu machen. Und für mich war das insofern gut. Der Weiße Wal im Rhein, der war, glaube ich, eine Woche hier um Köln rum und um Bonn und ein bisschen weiter noch flussaufwärts und so, bis er dann den Weg wieder gefunden hat ins Meer zurück über Holland. Ich hatte noch einen Freund, der war Studioleiter beim Bayer Leverkusen und hatte ein Filmstudio zur Verantwortung und konnte selber sehr gut drehen. Und er drehte mit meiner 35er für die Wochenschau und ich habe gleichzeitig mit 16 mm fürs Fernsehen gedreht. Also kam da immer doppelt so viel Geld rein. Ja, jedenfalls, das brauchte erstmal so ein bisschen 2 Tage, bis das alles so ein bisschen organisiert war, dass jedes Team so ein Bötchen bekam. Und da passten dann immer ein paar Fotografen rein und ein paar Kameramänner. Und jedes Mal, wenn wir an einem Ufer waren und sah den auf der anderen Seite, den Weißen Wal, da hinten ist er. Alle waren also wieder kehrt, Wände und rüber. Und als wir drüben waren, war der Weiße Wal schon wieder auf der anderen Seite. Also der tauchte immer da auf, wo wir gerade nicht waren. Natürlich haben wir auch ein paar Aufnahmen bekommen und so weiter. Das wurde dann insofern immer spannender, weil es dann hieß, da kommt jetzt der Zoodirektor, Gewalt hieß er, aus Duisburg, der will ihn harponieren. Da haben wir natürlich uns alle mit drüber amüsiert und so weiter. Ich weiß, was wird passieren, wenn er den wirklich trifft? Wird wahrscheinlich mit dem Boot abgeschleppt. Das wären natürlich die Bilder gewesen, die wir hätten brauchen können. Aber jedenfalls verschwand der Weiße Wal wieder so, wie er gekommen ist. Für mich war das ein guter Einstieg fürs Fernsehen. Da habe ich meine ersten schönen Bilder gekriegt und so weiter. Und damit war ich praktisch fürstlich bedient für mich. Ich war zufrieden. Und die waren auch so viel in das Fernsehen und so war ich sofort engagiert. Wenn auch als freier Mitarbeiter. Und da habe ich mal gezeigt, was ich gelernt habe und die waren sofort begeistert, weil das meistens nur Leute waren, die Kameramann auf der Visitenkarte stehen hatten. Ich muss sagen, da habe ich erst richtig begriffen, dass ich so eine tolle Ausbildung noch bekommen habe. Also mein Chef, der hieß Horst Grund, das war ein nagelfester Berliner, der hat mir von vornherein beigebracht, Junge, du musst jetzt jeden Tag mehr die Blende sagen, im Schatten, in der Sonne, im Urwald, war ich mit ihm überall gewesen und hat gesagt, so, die nehmen jetzt die Kamera Ich habe ihnen das beigebracht mit dem Licht, jetzt müssen sie sehen, wie sie ihre Blende zusammenkriegen. Und dadurch, dass ich das von Anfang an gelernt habe, ohne Belichtungsmesser umzugehen, hatte ich natürlich immer so einen Zeitvorteil. Und so konnte ich immer genau sagen, habe ich meine Hand hochgehalten, Blende 5,6. Und dann stimmte das ganz genau. Und die anderen lagen bei 4 und dann hatten sie überbelichtet. Das Material war ja nicht zu gebrauchen, es war ja unbrauchbar. Man muss sich vorstellen, es gab ja damals nicht das Negativ. Wir haben ja nicht auf Negativ, sondern auf Umkehrmaterial gedreht. Das musste nur entwickelt werden und so war das schon sofort schnittfertig. Das wurde nur entwickelt, im Original geschnitten und gesendet. Und dann durfte man eben keine Belichtungsfehler machen. Wer sich mit dem Belichtungsmesser auskannte, der kam immer ein bisschen zu spät, weil in dem Moment, wo der das Licht messen wollte, war der weiße Wal schon wieder weg. Jedenfalls, ich konnte ja gar nichts anderes machen, als mich als freier Mitarbeiter zu bewerben und habe dann mehr oder weniger so schnell und so guten Kontakt bekommen beim ZDF in Düsseldorf und auch zum WDR und zur ARD und später dann zu Sat.1 und RTL, zu anderen Produktionsfirmen. Das ging dann so Jahr für Jahr weiter aufwärts und so weiter und bin dann viel gereist, habe mich dann bemüht, viel in Afrika zu drehen, was mir dann auch gelungen ist. War auf den Seychellen, bin praktisch außer Indien um die ganze Welt gereist und so weiter, mehrmals. Das war meiner Familie natürlich nicht recht, aber ich glaube, ich hatte die richtige Frau, die hat das auch verstanden, die mir den Rücken freigehalten hat. Und nur die Kritik war natürlich umso stärker. Mein Papa kommt natürlich erst nach 20 Jahren wieder nach Hause, so ungefähr. Da kannst du ja gar nicht mitreden, wie die Kinder aufgewachsen sind und so weiter. Das war natürlich wieder der Nachteil. Aber mein Beruf, das war einfach eine tolle Sache. Für die Wochenschau und das Fernsehen auf der Birsch, unter anderem auch nach dem weißen Wal, der vor 50 Jahren im Mai im Rhein auftauchte. Darüber berichtete der Kameramann Dieter Haubold in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, eine Sendung von Cornelia Schäfer. Erlebte Geschichten wieder am kommenden Sonntag, dann mit dem früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg, Manfred Stolpe, der heute 80 Jahre alt wird. Zu hören nächsten Sonntag, wie gewohnt, um 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.